Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Albert Schweitzer, Botschafter der Menschlichkeit von Ute Welteroth. Waffen sind unheilvolle Gerätschaften und nichts für einen noblen Menschen. Guten Abend hier aus Oslo, meine Damen und Herren. Nur wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, sollte er Gebrauch davon machen. Wir haben hier in Norwegen die Ehre, einem großen Ereignis beizuwohnen. Dem berühmten Urwalddoktor, Theologen und Orgelvirtuosen Dr. Albert Schweitzer wird heute, am 4. November 1954, der Friedensnobelpreis verliehen. Wer über einen Sieg jubelt, der jubelt auch über einen Mord. Das grauenvolle Abschlachten von unzähligen Menschen sollte betrauert werden mit Tränen des Mitgefühls. Dr. Albert Schweitzer begeistert hier in Oslo die Massen, jung und alt. Alles ist auf der Straße. Alle wollen ihn hören und einen Blick auf den berühmten Mann erhaschen, der mit seinem weißen Haar und buschigen Schnurrbart aussieht wie ein verwandter Gottvater. Alle Menschen sind dazu in der Lage, Mitgefühl zu empfinden, dazu fähig, eine humanitäre Gesinnung zu entwickeln. Sie wohnt in uns allen, bereit wie Zunder entfacht zu werden, nur auf den Funken wartend. Jeder kann es haben, sein eigenes Lambaré. Ein riesiger Fackelzug von Studenten hat sich vor der Universität gebildet. Sie schauen hinauf zu dem Balkon des Gebäudes, auf dem der von ihnen verehrte Arzt mit seiner Gattin erschienen ist. Sie huldigen dem Mann, der mit beispiellosem Bemühen um ein menschenwürdiges Dasein Licht in die Welt brachte. Für die hier Anwesenden ist der 79-Jährige ein Genie, ja ein Botschafter der Menschlichkeit. Man darf ihn ohne Zweifel als Pionier der privaten Entwicklungshilfe bezeichnen. Albert Schweitzer, der Pionier, ist der erste Deutsche, dem nach dem Zweiten Weltkrieg diese hohe Auszeichnung, der Nobelpreis, zuteil wird. Verdient gemacht hat sich Albert Schweitzer durch seine Tätigkeit als Urwalddoktor im Herzen von Afrika. Doch dieser ungewöhnliche Mann besitzt viele Talente. Er ist auch Theologe, Philosoph, ein ausgezeichneter Musiker an der Orgel und sogar Experte für den Orgelbau. Seine Begeisterung für das Instrument beginnt schon früh in seiner Kindheit. Die Leidenschaft für die Orgel hatte ich von meinem Großvater Schillinger geerbt, der sich viel mit Orgel und Orgelbau beschäftigte und, wie mir meine Mutter berichtete, ausgezeichnet improvisiert haben soll. 1880. Albert ist gerade 5 Jahre alt und lebt mit der Familie in Günzbach, einem kleinen Dorf im damals noch zu Deutschland gehörigen Elsass. Hier macht der kleine Albert unter der Aufsicht seines Vaters, der Pfarrer in dem Ort ist, die ersten Fingerübungen auf dem Klavier seines Großvaters. Mit 8 Jahren, kaum dass die Füße lang genug waren, um die Pedaltasten zu erreichen, begann ich Orgel zu spielen. Und schon mit 9 Jahren spielt der junge Pfarrerssohn so gut, dass er den Dorforganisten beim Gottesdienst in der Kirche vertritt. 1885. Albert ist 10 Jahre alt und kommt auf das Gymnasium in Mühlhausen. Er wohnt bei seinem Onkel Ludwig und seiner Tante Sophie, die ihm die Schulausbildung ermöglichen. Sie selbst haben keine Kinder. Sie waren sehr streng, aber gutherzig. Ich danke Ihnen noch heute für alles, was Sie für mich getan haben. Zu dieser Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass Eltern ihre Kinder zu Verwandten schicken, damit sie eine gute Ausbildung erhalten. Gute Schulen gibt es noch nicht überall. Komm her, kleine Fliege, ich helfe dir. Los, flieg! Albert, Hausaufgaben. Du musst Lateinvokabel lernen. Wozu denn? Ich möchte lieber in den Wald. Na komm schon. Albert fühlt sich fremd in Mühlhausen, in der großen Stadt. Ihm fehlt die Natur, seine Streifgänge durch die Umgebung Günzbachs. Er ist ein verträumter Junge und ein eher träger Schüler. Stimmt. Außer in Geschichte und Biologie. Das finde ich spannend. und Musik. In Mühlhausen wird Alberts musikalisches Talent weiter gefördert und geformt. Er bekommt einen ausgezeichneten Orgellehrer, Eugen Münch. Der bildet seinen begabten Schüler so gut an der Kirchenorgel aus, dass dieser mit 16 Jahren den Gottesdienst in der Stephanskirche zu Mühlhausen musikalisch gestalten darf. Gut gemacht, Albert. Und heute ist es soweit. Du bekommst ein neues, ein ganz besonderes Stück. Probier es mal. Johann Sebastian Bach? Lehrer Münch erweckt in dem jungen Albert die Liebe zu Johann Sebastian Bach. Die Leidenschaft für den großen Komponisten wird bis zu Alberts Tod fortbestehen. Seine Liebe zur Musik ist so groß, dass er schwankt, ob die Theologie oder die Musik seinen beruflichen Werdegang begründen soll. Aber wie so oft im Leben wird es ganz anders kommen. Weder als Orgelmusiker noch als Geistlicher wird Albert Schweitzer den Großteil seines Lebens verbringen. Er wird sich für die Menschen in Afrika einsetzen. Und das kommt so. Albert Schweitzer betrachtet seine Jugend als ausgesprochen glückliche Zeit. Doch als Sohn einer wohlhabenden Pfarrersfamilie fühlt er sich oft bevorzugt im Vergleich zu seinen Freunden und Mitschülern. Und das behagt ihm nicht. Schon auf der Schule hatte es mich bewegt, wenn ich Einblick in traurige Familienverhältnisse von Klassenkameraden gewann und die geradezu Idealen, in denen wir Kinder des Pfarrhauses zu Günzbach lebten, damit verglich. Es kam mir unfasslich vor, dass ich, wo ich so viele Menschen um mich herum mit Leid und Sorge ringen sah, ein glückliches Leben führen durfte. Und dann, an einem strahlenden Sommermorgen in den Pfingstferien im Jahre 1896, Albert ist 21 Jahre alt, wacht er in seinem Heimathaus in Günzbach auf und hat eine Idee, die sein ganzes Leben verändern wird. Mich überfiel der Gedanke, dass ich mein Glück nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen dürfe, sondern etwas dafür geben müsse. Indem ich mich mit ihm auseinandersetzte, wurde ich, bevor ich aufstand, in ruhigem Überlegen, während draußen die Vögel sangen, mit mir selber dahin eins, dass ich mich bis zu meinem 30. Lebensjahr für berechtigt halten wollte, der Wissenschaft und der Kunst zu leben, um mich von da an einem unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen. Sich dem menschlichen Dienen weihen? Ein denkwürdiger Entschluss. Noch 9 Jahre will Albert studieren und sich der Musik widmen. Dann soll sich das Leben für ihn ändern. Wie genau, das weiß er noch nicht, aber ihm wird schon etwas einfallen. Er hat ja noch Zeit. Also studiert Albert nach dem Abitur an der Straßburger Universität. Er hat sich an der Theologischen und Philosophischen Fakultät eingeschrieben. Er ist fleißig, macht gute Abschlüsse und macht sogar seinen Doktor an der Sorbonne, einer berühmten Universität in Paris. Er wird Prediger und 1903 Leiter des evangelischen Seminars an der Universität. Aber sein akademischer Erfolg ist noch nicht alles. Fast noch erfolgreicher ist er als Orgelmusiker. Schon in seinen jungen Jahren ist er berühmt als Experte für den Komponisten Bach. Außerdem gilt er als Meister der Orgelbaukunst. Er gibt im In- und Ausland Konzerte. Wie ein Popstar wird er begeistert empfangen. So stehen Albert gleich auf mehreren Gebieten alle Türen offen zu einer großartigen Karriere. Ob er da noch an sein Versprechen denkt, dem Menschen zu dienen? Die Früchte weltlicher Karriere habe ich jetzt ausreichend genießen dürfen. Ich möchte einen Sinn finden, einen tieferen Sinn in meinem Leben. In Karriere und Geld werde ich nicht mein Glück finden. Ich möchte Menschen helfen. Menschen, denen es schlecht geht und die wirklich Hilfe brauchen. Nur wo soll ich suchen? Wo soll ich hingehen? Und was kann ich tun? Diese Frage nagt an dem jungen Albert Schweitzer und bereitet ihm schlaflose Nächte. Da fällt ihm im Jahre 1904, kurz vor seinem 30. Geburtstag, eine Broschüre der Pariser Missionsgesellschaft in die Hände. Von der Not der Menschen im Kongo. Menschen, die auf den Wink des Meisters einfach mit »Herr, ich mache mich auf den Weg« Antworten dieser bedarf die Kirche. Das ist es. Jetzt weiß ich, was ich tun, wohin ich gehen muss. Nach Afrika. Dort werden Helfer gebraucht. Sein Entschluss, notleidenden Menschen im schwarzen Kontinent zu helfen, ist gefasst. Die Suche hat endlich ein Ende. Ich hatte genug über Liebe und Religion gesprochen und geschrieben. Ich wollte sie jetzt, da ich 30 war, endlich in die Tat umsetzen. Seine beste Freundin Helene Breslau ist die Erste, der er seinen Plan mitteilt. Helene, ich weiß jetzt, wie ich den Notleidenden in Zentralafrika helfen kann. Ich muss Arzt werden. Was? Arzt? Wenn du das schaffst, dann komme ich mit. Paris, Avenue de la Grande, 13. Oktober 1905. Albert wirft etliche Briefe an seine Verwandten und Bekannten in den Briefkasten, um ihnen seinen Entschluss mitzuteilen. Aber niemand hatte Verständnis für meine Entscheidung. In diesen Wochen hatte ich schwere Kämpfe zu bestehen. Albert, haben Sie da nicht ein wenig voreilig entschieden? Denken Sie doch an Ihre Karriere. Das kann er doch nicht tun. Was anderes dahinter stecken. Vielleicht ist er unglücklich verliebt und geht weg, um zu vergessen. Afrika. Dort wird er zugrunde gehen. Hier wäre er den Armen viel nützlicher. Lassen Sie die Arbeit unter den Wilden doch besser denen, die nicht solch großartige Talente wie Sie in Wissenschaft und Kunst besitzen. Seine Karriere. Karriere. Dr. Schweitzer, Sie sind 30. Ein vielgerühmter Virtuose an der Kirchenorgel. Ausgezeichneter Orgelkenner und promovierter Theologe. Ja, Herr Professor, aber mein Alter und meine Stellung sollten kein Hinderungsgrund für meine Einschreibung sein. Ich möchte zum Herbst mein Studium beginnen. Unbedingt. Sie sind so erfolgreich und haben eine glänzende Karriere vor sich. Warum noch ein Studium der Medizin an unserer Fakultät? Ich kenne alles. Die Wissenschaft, die Kunst, die Freuden der Wissenschaft, die Freuden der Kunst. Ich kenne das erhebende Gefühl des Erfolges und mit wahrem Stolz habe ich meine Antrittsvorlesung mit 27 Jahren gehalten. Aber das alles hat meinen Durst nicht gestillt. Ich fühle, dass das nicht alles ist, dass es nichts ist. Nun gut, wie Sie meinen, dann werde ich sehen, was ich für Sie tun kann. Danke, haben Sie vielen Dank, Professor. Ich sollte ihn vielleicht besser zu meinem Kollegen in die Psychiatrie überweisen. Aber irgendwie imponiert er mir. Im Oktober 1905 beginnt Albert Schweitzer mit seinem Medizinstudium. Es ist eine äußerst anstrengende Zeit, in der er wenig Schlaf bekommt. Denn er übt seine Berufe als Prediger und Hochschullehrer, an denen er sehr hängt, weiter aus. So wechselt er vom Talar des Predigers zum weißen Kittel am Krankenbett und dann in den Abendanzug für die Orgelbank. Doch die Anstrengungen werden belohnt. Im Winter 1912-1913 erhält Albert Schweitzer seinen dritten Doktorgrad. Sein großes Ziel hat er erreicht. Er ist jetzt Mediziner. Es wird wohl an keiner Universität und in keiner Kirche sonst der Fall zu verzeichnen sein, dass ein Mediziner, der sein Staatsexamen hinter sich hat, zugleich Privatdozent der Theologie und Vikar an einer Stadtkirche ist. Der elsässische Pfarrerssohn darf sich das Verdienst zuschreiben, in diesen verschiedenen Richtungen der Philosophie, der Musikwissenschaft und der Theologie gedient zu haben, ganz abgesehen von dem internationalen Ruf, den er als Orgelvirtuose genießt. Die Jahre, die hinter mir liegen, waren grausig. Nach all den Strapazen und dem Kampf mit der Müdigkeit gehe ich jetzt in mein Leben hinaus, wie es mir bestimmt ist. Die Pariser Missionsgesellschaft, für die Albert Schweitzer nach Afrika gehen wird, hat für ihn die Missionsstation Lambarene in der Region Gabun in Französisch-Äquatorialafrika ins Auge gefasst. Hier soll Albert Schweitzer sein Hospital aufbauen. Wohlgemerkt, ohne finanzielle Hilfe. In Paris absolviert er noch für einige Monate eine Art Zusatzstudium der Tropenmedizin, um sich auf die Zeit in Afrika noch besser vorzubereiten. Und noch etwas Wichtiges muss geschehen. Am 18. Juni 1912 heiraten die besten Freunde Helene Breslau und Albert Schweitzer. Ich fand sie schon immer entzückend. Sie werden gemeinsam nach Lambarene gehen. Helene hat eine Krankenschwesterlehre absolviert, um ihrem Mann in der Arbeit helfen zu können. Alles ist gut durchdacht. Albert Schweitzer legt nach dem Ende seines Studiums seine verschiedenen Ämter nieder und bereitet seine Abreise nach Französisch-Äquatorialafrika vor. Es gibt viel zu tun. Er benötigt Material und Medikamente für sein zukünftiges Hospital. Und er muss Geld sammeln, um sie zu bezahlen. Er bittet seine Bekannten um Unterstützung. Von seinen ehemaligen Gemeindemitgliedern in der Kirche St. Nikolai bekommt er großzügige Spenden. Mit seinen Orgelkonzerten sammelt Albert besonders viele Spenden. Unermüdlich ruft er dazu auf, ihn in seiner Arbeit zu unterstützen. Endlich, im Februar 1913, sind die Vorbereitungen für die Reise ins Herz Afrikas abgeschlossen. So, das war die letzte Kiste. Ich glaube, wir haben jetzt die nötigen Mittel, um das Urwald-Krankenhaus in Lambarene aufzubauen und mindestens ein Jahr lang zu führen. Und? Bist du zufrieden, Barry? Ja, sehr. Karfreitag, der 21. März 1913. Albert und Helene Schweitzer verabschieden sich von Günsbach und schiffen sich am 26. März im Hafen von Bordeaux ein. 70 Kisten mit Medikamenten und Material haben wir schon vorausgeschickt. Ja, und die Kisten sind so gebaut, dass wir sie in Lambarene zu Möbelstücken umbauen können. Und auf die Kisten haben wir die Aufschrift ASB einbrennen lassen. Das steht für Albert Schweitzer Breslau. Das Abenteuer Afrika kann beginnen. Mit der Europe fährt das Paar über den Golf von Biscaya in Richtung Ostafrika. Nach unruhiger Fahrt und Seekrankheit erreichen sie am 13. April die Hafenstadt Libreville. Beim nächsten Mal will ich unser Gepäck fester binden. Am folgenden Tag kommt nach über 3 Wochen Schiffsreise Port-Gentil, der Eingangshafen in den Fluss Ogowe, in Sicht. Der Ogowe ist ein ca. 1200 Kilometer langer nördlicher Parallelfluss des Kongo, des zweitlängsten Flusses Afrikas. Hier steigen sie auf einen Raddampfer, die Alembe. Atmen Sie nochmal die frische Meeresluft gut ein. In Lambarene werden Sie sich noch oft genug danach sehnen. Für die Schweizers wurde mit Lambarene eine französische Missionsstation mit den denkbar ungünstigsten klimatischen Bedingungen ausgesucht. Es soll unerträglich heiß und feucht sein. Für Europäer ist das Klima hier, direkt am Äquator, nur schwer zu ertragen. Das ganze Jahr über scheint die Sonne gleichmäßig stark vom Himmel herab. Ich habe mich bis heute nicht daran gewöhnt. In der Regenzeit sind es im Schatten 28 bis 35 Grad und in der Trockenzeit 25 bis 30 Grad. Jahreszeiten wie in Europa gibt es nicht. Auch in der Nacht kühlt es kaum ab. Die Temperaturen fallen nie unter 20 Grad. In den Monaten, in denen es viel regnet, ist es dabei schwül und drückend. Viele Europäer werden krank und müssen entkräftet aufgeben. Manche finden sogar den Tod. Wir werden das schon schaffen. Ja, in der Sprache des Galoa-Volkes bedeutet Lambarene, wir wollen es versuchen. 3 Tage fährt das mutige Ehepaar mit dem Raddampfer über den Fluss Ogowe in Richtung Lambarene. Beeindruckt genießen sie die ihnen unbekannte Landschaft der Tropenwälder. Wasser und Urwald. Wer kann diese Eindrücke wiedergeben? Es ist uns, als ob wir träumten. Wo sind flutliche Landschaften? Die wir als Fantasiezeichnungen irgendwo gesehen haben, werden lebendig. Man kann nicht unterscheiden, wo der Strom aufhört und das Land anfängt. Ein gewaltiges Filzwerk von Wurzeln, von Lianen überkleidet, baut sich in den Fluss hinein. Palmstauden, Palmbäume, dazwischen Laubhölzer mit grünendem Gezweig und mächtigen Blättern, vereinzelte, hochragende Bäume. Ein Reiher fliegt schwerfällig auf und lässt sich auf einem erstorbenen Baume nieder. Blaue Vögelchen schweben über dem Wasser. In der Höhe kreist ein Fischadlerpaar. Da, ein Irrtum ist unmöglich. Vom Palmbaum hängt's herunter und bewegt sich. Zwei Affenschwänze. Nun werden auch die dazugehörigen Besitzer sichtbar. Jetzt ist wirklich Afrika. Nach 200 Kilometern und 3 Tagen Fahrt ins Innere des Kontinents erreichen die Schweizers am 16. April 1913 völlig verschwitzt Lambarene. Noch einmal müssen sie in ein Kanu umsteigen, um die 3 Kilometer entfernte Missionsstation zu erreichen. Barry, da! Die kleinen weißen Häuser auf 3 kleinen Hügeln. Das ist es. Noch bevor das Boot am Ufer angelegt hat, hat sich die Nachricht ihres Eintreffens wie ein Lauffeuer in den Urwalddörfern verbreitet. Der neue Oganga, der Arzt, er ist da. Sie kommen. Bonjour, bonjour. Willkommen in Lambarene, Herr und Frau Dr. Schweitzer. Helene, wir sollen schon die ersten Patienten behandeln, bevor die 70 Kisten mit dem Hospitalbedarf überhaupt angekommen sind. Wir haben noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Die Wellblechhütte, die man uns versprochen hat. Wo ist sie? Tja, aber die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt. Was ist mit dem Hühnerstall? Den könnten wir doch nutzen. Was meinst du? Ja, aber die Kisten mit den Medikamenten, die kommen doch erst in 2 Wochen. Wir nehmen erst einmal unsere Reiseapotheke. 11 Tage später treffen die 70 Kisten ein. Und die Arbeit kann losgehen. Unter den gelieferten Sachen ist auch eine merkwürdige, große Kiste. Vorsicht, Vorsicht. Das ist eine Sonderanfertigung für mich. Ein tropentaugliches, termitensicheres Klavier mit Orgelpedal. Hat mir die Pariser Bach-Gesellschaft geschenkt. So komme ich hier nicht aus der Übung. Der Hühnerstall ist fertig, Oganga. Joseph ist der erste einheimische Gehilfe von Dr. Schweitzer. Er wird kurzerhand angestellt, als die versprochene Hilfskraft einfach nicht kommt. Joseph beherrscht einigermaßen die französische Sprache und wird zwischen Kranken und Arzt übersetzen. Von Medizin versteht er nicht viel. Er war bis jetzt Koch. Ich bin froh, dass es uns nicht mehr auf den Kopf und die Instrumente regnet, wenn wir Verbände anlegen. Die medizinischen Gerätschaften rosten dann sofort und sind nicht mehr zu gebrauchen. In dem ehemaligen Hühnerstall wurden ein paar Regale angebracht, die Wände mit einer Kalklösung bestrichen, um vor dem schlimmsten Dreck zu schützen, und eine alte Pritsche wurde hineingestellt. Auf 32 Quadratmetern befinden sich ein kleines Sprechzimmer, ein Operationssaal und die Apotheke. Zuerst die dringenden Fälle. Oganga, diese Frau klagt über Schmerzen am letzten Kotelett. Und beim Gehen tut ihr der rechte Schinken weh. Jusses Ausdrucksweise ist zugegeben sehr speziell. Aber ich verstehe sie. Die Uhr des Mannes geht zu langsam, Oganga. Was? Ah, ich verstehe, du meinst den Puls. Für die Unterbringung der Kranken werden dringend Hütten benötigt. Albert Schweitzer nimmt die Begleiter der Kranken und die bereits Genesenen in die Pflicht. Gemeinsam bauen sie Bambushütten, die mit Palmdächern abgedeckt werden. Einfach, aber praktisch. Sie dienen als Übergang, bis die ersten Wellblechhütten fertiggestellt werden. Von überall her kommen nun die Kranken. Und die Schweizers haben alle Hände voll zu tun. Nimm diesen Mann nicht, Oganga. Aber wieso nicht? Er ist sterbenskrank und hat ein Recht darauf, wie alle anderen Kranken, unser Patient zu werden. Ja, deshalb, Oganga. Kranke, die nicht zu retten sind, weist man besser ab. So machen es auch unsere Medizinmänner. Wenn der Patient stirbt, wirft das nur schlechtes Licht auf den Oganga. Aber oft genug gelingt es dem Urwalddoktor, hoffnungslose Fälle zu heilen. Und der Patient darf wieder nach Hause gehen. So, du bist geheilt. Aber dafür gibst du uns ein Geschenk für das Krankenhaus. Aber warum, Oganga? Wir sind ja Freunde. Und du als Freund machen mir Geschenke. Die Eingeborenen hier denken ganz anders als wir Europäer. Und ich finde es sehr spannend, darüber mehr zu erfahren. Für die Menschen hier in Lambarene haben Krankheiten keine natürlichen Ursachen. Sie führen sie auf Zaubereien und böse Geister zurück. Oder auf den Wurm. Für sie ist der Wurm die Verkörperung des Schmerzes schlechthin. Der Wurm, er war zuerst hier, in den Beinen. Dann ist er in den Kopf gewandert und jetzt ist er hier. In der Brust? Im Herzen? Ja, und hier. Die Eingeborenen leben sehr unbekümmert im Hospitaldorf Lambarene. Sorgen um die Zukunft, zu viel Arbeit oder ein schlechtes Gewissen kennen sie nicht. Sie stehlen den Kranken, die sich nicht bewegen können, ihr Essen, plündern die Obstplantagen des Doktors und machen Feuer unter ihren Pritschen. Was sie nicht sollen. Und dafür verfeuern sie auch schon mal das Dach des Kanus vom Doktor. Das ist wirklich ärgerlich, das gebe ich zu. Aber hinter all dem steht kein böser Wille. Regeln und Grundsätze, wie wir sie kennen, gehören einfach nicht zu ihrer Kultur. Sie leben nach anderen Maßstäben als wir Europäer. Auf ihre Weise sind sie beneidenswert frei. Aber ohne Ordnung und Regeln funktioniert das Spitaldorf nun einmal nicht. Und wir als Ärzte sind hier leider nicht nur weiße Medizinmänner, sondern ebenso Aufseher und Wächter. Es ist verboten, in der Nähe des Doktorhauses auf den Boden zu spucken. Die Kranken und ihre Begleiter sollen für einen Tag Nahrung mitbringen, da nicht alle schon morgens behandelt werden können. Die Flaschen und die Blechschachteln, in denen man die Medikamente erhält, müssen wieder zurückgebracht werden. Wenn das Schiff in der Mitte des Monats den Strom hinaufgefahren ist, soll man außer in dringenden Fällen den Doktor nicht aufsuchen, bis das Schiff wieder heruntergefahren ist, da er während jener Tage um die guten Medikamente nach Europa schreibt. Trotz der ungewohnten Regeln, das Ansehen des Urwalddoktors steigt jeden Tag. Und es strömen immer mehr Kranke herbei, um von ihm geheilt zu werden. Hier im Urwald gibt es viele Krankheiten, die wir in Europa nicht kennen. Ich behandle hier am häufigsten Dysenterie, also die Ruhr, Malaria, Elephantiasis-Geschwüre, die Beine der Menschen schwellen an wie Elefantenbeine, Lepra, Schlafkrankheit, Herzerkrankungen und Geschlechtskrankheiten, aber auch Zahnprobleme und Knochenbrüche. Ein guter Oganga. Zuerst tötet er den Patienten, entfernt die Krankheit. Und dann weckt er ihn wieder auf. Während Dr. Schweitzer sein Hospital aufbaut, baut sich in Europa der Erste Weltkrieg zusammen. Mit Ausbruch des Krieges dann im Juli 1914 wird die Situation für die Schweizers immer schwieriger, denn Frankreich und Deutschland sind jetzt Kriegsgegner. Da sie beide als Elsässer Deutsche sind, gelten sie in der französischen Kolonie als Feinde. Als Elsässer, folglich deutscher Staatsbürger, sind sie ab sofort Gefangener der französischen Streitkräfte. Sie werden ihr Haus nicht mehr verlassen und keinen Kontakt zu ihren Patienten. Albert Schweitzer sind die Hände gebunden. Zwar darf er nach heftigen Beschwerden der Eingeborenen das Spital weiterführen, aber das Geld der Freunde und Unterstützer aus dem Elsass kommt nicht mehr bei ihnen an. Da Material und Medikamente fehlen, ist der Arzt in seiner Tätigkeit eingeschränkt. Er nutzt diese Zeit zum Musizieren und Schreiben. Wir befinden uns im völligen Zerfall der Zivilisation. Technik und Wissenschaften entwickeln sich zwar weiter, aber geistige und moralische Werte verkümmern. Der Krieg ist das Ergebnis des Niedergangs der Kultur. Wie hängt dies alles zusammen? Wie kann diese Kultur neu erstehen? Die Schwarzen, die Lambarene aufsuchen, verstehen nicht, was in Europa passiert. Mehr als 10 Menschen sind in eurem Krieg schon getötet worden. Viel mehr als 10. Ja, warum kommen dann diese Stämme nicht zusammen, um das Palaver zu besprechen? Wie können sie denn diese Toten alle bezahlen? In einem Krieg müssen bei uns die Getöteten von der Gegenpartei bezahlt und gut gemacht werden. So zivilisiert ist man bei uns in Europa leider nicht. Komisch seid ihr. Der weiße Mann tötet nur aus Grausamkeit. Er will die Toten ja noch nicht einmal essen. 1915. In Europa wütet der Krieg und fordert immer mehr Opfer. Barry, worüber machst du dir Sorgen? Da ist eine Frage, über die denke ich schon so lange nach, Lene. All meine Gedanken kreisen immer wieder darum. Ja? Der Krieg ist das Ergebnis des Niedergangs der Kultur. Wie kann man die Kultur wieder aufbauen? Indem ich Ja sage zur Welt, zum Leben. Nur so kann ich Kultur aufbauen, denn Ja sagen zur Welt schließt richtiges Handeln, das Gute, mit ein. Und was quält dich? Ich würde gerne eine Lebensregel finden auf die Frage, wie kommt der Mensch dazu, sich selbst und die Welt zu bejahen? Das sollte eine Regel sein, die jeder verstehen und in die Tat umsetzen kann. September 1915. Albert Schweitzer ist auf dem Ogowe unterwegs mit dem Boot zu einer Patientin. Er betrachtet die Natur und die Tiere rings um sich herum. Schmetterlinge, Ameisen, Krokodile und Nilpferde, die im Fluss baden. Dadurch zuckt ihn ein Gedanke. All diese kleinen und großen Lebewesen, der Lebenswille, der in mir wirksam ist, der ist auch in jedem anderen Lebewesen. Sogar in der Pflanze, die den Boden durchbricht, um dem Licht entgegenzuwachsen. Alle hängen genau gleich am Leben. Diesem, dem Leben, ist Achtung entgegenzubringen. Wer das tut, handelt gut. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das ist es. Ehrfurcht vor dem Leben. So bejahen wir uns selbst und die Welt. Und so entsteht Albert Schweitzers berühmte Philosophie von der Ehrfurcht vor dem Leben. Alles Leben ist für ihn gleich viel wert. Das Leben der Spinne, des Käfers, der Katze oder das des Menschen. Unser Schicksal ist es leider, dass wir unser Leben auf Kosten anderen Lebens erhalten. Selbst wenn wir über eine Wiese gehen, kostet es viele kleine Lebewesen das Leben. Aber wir sollten abwägen, wann, wie und wo wir Schädigen und Töten vermeiden können. Es ist ein Unterschied, ob man eine Wiese mähen muss oder gedankenlos die Blume am Wegrand abrupft. Gedankenlosigkeit ist der Ruin der Menschheit. Aber in der Praxis ist die Umsetzung nicht so leicht. Wie bei dem jungen Fischadler, den Schweitzer einem Schwarzen abgekauft hat. Nun aber habe ich zu entscheiden, ob ich ihn verhungern lasse oder ob ich täglich so und so viele Fischlein töte, um ihn am Leben zu erhalten. Ich entschließe mich für das Letztere, aber jeden Tag empfinde ich es als etwas Schweres, das auf meine Verantwortung hin dieses Leben dem anderen geopfert wird. Lebt wohl! Oganga, wann kommt ihr wieder? Wir kommen zurück, sobald es möglich ist. Lebt wohl! Gott schütze euch! Im September 1917 ist der Erste Weltkrieg auf seinem Höhepunkt. Und das Unfassbare geschieht. Die Schweizers werden aus Französisch-Äquatorialafrika ausgewiesen. Lambarene, die Menschen und alles, was sie bis dahin aufgebaut haben, müssen sie zurücklassen. Sie wissen nicht, ob sie ihr Hospital und die Menschen hier je wiedersehen werden. Gleich zweimal werden Helene und Albert Schweitzer zusammen in ein Gefangenenlager gesteckt. Einmal in den Pyrenäen und dann in der Provence. Als sie im Juli 1918 wegen Krankheit entlassen werden, sind die Schweizer es nicht nur körperlich und seelisch stark angeschlagen, sie sitzen auch, durch die Wirren des Krieges verursacht, auf einem Schuldenberg von mehr als 20.000 französischen Francs. Die Zukunft ihres Lebenswerkes steht in den Sternen. Aber der Urwalddoktor ohne Urwald gibt die Hoffnung nicht auf. Jahre runzeln die Haut, aber den Enthusiasmus aufgeben runzelt die Seele. Wir werden einen Weg finden. Und es geht schließlich weiter. Albert Schweitzer bekommt eine Stelle als Arzt am Krankenhaus in Straßburg. Und er kann wieder als Vikar in seiner ehemaligen Gemeinde in St. Nikolai arbeiten und predigen. Im November 1918 endet der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Und an Alberts 44. Geburtstag, am 14. Januar 1919, kommt Tochter Rena zur Welt. Albert Schweitzer arbeitet wie nie zuvor, schreibt, gibt Vorlesungen in der Schweiz, England, Schweden, Dänemark und der Tschechoslowakei. Und er ist immer noch ein genialer Orgelspieler und wird überall auf der Welt zu Konzerten eingeladen und kann damit viele Spenden für Lambarene sammeln. Gut, dass ich auf meinem Tropenklavier üben konnte. Den Schweizers gelingt es, die Schulden des Krankenhauses in Lambarene mit den gesammelten Spenden zu tilgen. Diesmal haben ihnen besonders viele Freunde geholfen. Ihre Hingabe für die Menschen in Lambarene hat sie überzeugt. Das Abenteuer Afrika kann weitergehen. Das Abenteuer Afrika lebt auch seit einigen Jahren das Ehepaar Professor Dr. Wilfried Jellinghaus und seine Frau Dr. Monika Jellinghaus. Eigentlich leben die deutschen Ärzte in Worms und sind bereits im Ruhestand. Doch anstatt es sich als Rentner bequem zu machen, fahren sie zweimal im Jahr nach Afrika, nach Ghana, um dort kranke Menschen zu operieren. Sie arbeiten für den Verein Die Ärzte für Afrika, der seit 2006 Urologen hierhin schickt. Urologen sind Fachärzte, die behandeln die Nieren, Blase und die Geschlechtsorgane. Und sowohl bei Männern als auch die Leute meinen immer, das sei ein Männerarzt. Es ist aber nicht der Fall. Ein hoher Prozentsatz sind Frauen und Kinder. Angeborene Missbildungen bei Kindern werden von Urologen behandelt und operiert. Ja, Ghana liegt etwas nördlich, also 500 Kilometer nördlich des Äquators. Hat Anschluss an den Atlantik und Golf von Guinea. Und so liegt Ghana quasi im Westen von Afrika. In Ghana gibt es zu wenig Ärzte. Ganz besonders mangelt es an spezialisierten Ärzten, die ein besonderes Fachgebiet haben. Deshalb baten die Ärzte in Ghana Europa um Hilfe. Man muss sagen, für 27 Millionen Einwohner gibt es weniger als 10 Urologen. Die Wartezeit für eine etwas größere Operation in der Urologie beträgt 5 Jahre an der Universität Korlebu in Accra. Und unsere Aufgabe ist es also zunächst, die Patienten zu behandeln. Ganz große Probleme in Afrika ergeben sich aus der Malaria. Eine hohe Durchsetzung der Bevölkerung mit Diabetes, mit Zuckerkrankheit. Und dann kommt natürlich leider auch HIV als todbringende Krankheit dazu. Wir haben erlebt Schlangenbisse. Wir haben Kinder mit entzündlichen Veränderungen in den Kniegelenken gesehen. Dinge, die wir hier gar nicht mehr kennen. Die Menschen in Ghana sind arm. Professor Jellinghaus, seine Ehefrau Monika und das Team von Die Ärzte für Afrika behandeln die schwarzen Eingeborenen unentgeltlich. Was die Ärzte dort leisten, nennt man einen humanitären Einsatz. Alle Materialien, die Flüge der Krankenschwestern und ihre eigenen Flüge bezahlen die Ärzte selbst. Ja, sind eigentlich alles begeisterungsfähige Menschen. Und hinzu kommt, dass es Leute sind, die Jüngeren vor allen Dingen, die auch Spezialgebiete haben. Und es gibt große urologische Krankheiten in Ghana, die man leider nur durch große Operationen beheben kann. Die Krankenhäuser liegen in der Savanne, 3 bis 6 Stunden von jeglicher Zivilisation entfernt. Es sind einfache Kliniken, die vor ca. 50 Jahren an Missionsstandorten gebaut wurden. Erreichbar sind die Krankenhäuser nur mit dem Jeep, denn eine Eisenbahn- oder Buslinie gibt es in Ghana nicht. Man weiß nicht, was einen erwartet. Außerdem müssen wir alles planen. Wir müssen Material mitnehmen, Katheter, Nahtmaterial, Flüssigkeiten, Gel, damit man die Katheter einführen kann. Man darf nichts vergessen, denn dort bekommen wir das nicht. Wir bringen unsere ganzen Instrumente selber mit. Alle Materialien bringen wir mit. Wir bringen mit Videokameras, wir bringen mit Ultraschall, portable Ultraschallgeräte. Und dann richten wir das alles und samstags und sonntags untersuchen wir nur Patienten. Da warten auf uns 100 Patienten, 150 Patienten, die alle behandelt werden wollen. Und die untersuchen wir von Kopf bis Fuß. In jedem Dorf gibt es so eine Rundfunkanlage. Das hört man oft morgens früh um 5. Ganz laut wird dort bekannt gegeben, dass eben die German Doctors kommen, was sie machen, was sie operieren, zu welcher Zeit. Und die Patienten werden also von unserer Seite umsonst behandelt. Sie müssen vorher organisieren, dass sie Verwandte zur Verfügung haben, vielleicht an dem Ort schon, oder sie nehmen Verwandte mit oder Freunde, die sie dann versorgen. Das ist, muss gewährleistet sein und die auch Blut spenden können. Sie müssen eben Blut spenden, weil unsere Operationen brauchen dann hinterher oft Bluttransfusion und es muss vorher alles organisiert sein. Auf dem Land, wo wir arbeiten, leben die Leute in Lehmhütten, Behausungen aus Lehm mit Dächern aus Palmwedeln und ganz primitiv innen, die haben vielleicht einen klapprigen Tisch und wenn sie Stühle haben, haben sie Glück, aber sie leben auf dem Boden, auf der Erde. Man ist völlig isoliert. Sie müssen sich ja vorstellen, es gibt dort kein Kino. Es gibt dort kein Restaurant. Es gibt dort kein Café. Sie können nicht mit dem Mountainbike irgendwo hinfahren. Und deswegen ist das Leben ein ganz anderes. Und es gibt Bananenplantagen, dann die Plantain, diese großen Bananen, die man so zum Kochen verwendet. Das schmeckt so ähnlich wie eine süße Kartoffel. Dann haben sie sehr viel Früchte überall. Jetzt waren die Mangos reif, riesige Mangobäume. Also die Vegetation ist für uns wunderschön anzusehen. Aber es ist eben, wenn abseits der Straße kann man nicht reinlaufen, das ist alles ganz dicht, man kommt da nicht durch. Die Bauern, die nehmen immer eine Machete mit und schlagen sich den Weg frei und müssen auch Stiefel anhaben wegen der Schlangen. Das Hospital ist sehr klein, es hat 150 bis 160 Betten. Die Patienten liegen in großen Sälen mit bis zu 20 Patienten. Und wenn wir kommen, operieren wir doch zwischen 40 und 80 Patienten. Und da können Sie sich vorstellen, sind die Betten ganz schnell belegt. Die Patienten bekommen vom Krankenhaus nur eine Liege zur Verfügung gestellt. Die ist, kann man nicht vergleichen mit unseren Betten. Das ist eine rostige Liege mit einem Gummimatratzenüberzug, der nicht sehr sauber aussieht. Und alles andere nehmen sie selbst mit. Die Tücher, die sie drauflegen, sie werden von ihren Angehörigen gewaschen. Die bringen dreimal am Tag das Essen in Töpfen. Das Ehepaar Jellinghaus schätzt die einheimischen Patienten. Deren Dankbarkeit und Geduld. Hohe Disziplin bei den Patienten, das ist unglaublich. Wenn sie dem sagen, jetzt bleiben Sie still im Bett liegen, dann bleibt er still im Bett liegen. In Deutschland würde der Patient erstmal mit uns diskutieren, warum er still im Bett liegen müsste. Und da müsste man schon Druck ausüben. Aber eine Disziplin, die ist bewundernswert. Und ertragen die Schmerzen meiner Ansicht nach viel besser als die Deutschen. Es wird im Operationssaal bei der Arbeit gelacht. Es wird auch mal gesungen. Das sind zwei Tische. Hinten wird gerade ein Kaiserschnitt durchgeführt. Und hier operieren wir. Bei der Geburt möchte ich noch sagen, dass es ganz lustig ist, dass man immer den Namen des Tages bekommt, an dem man zur Welt kommt. Das heißt also, zunächst ist der erste Vorname immer der Vorname des Tages. Und alle kennen ja in Deutschland vielleicht den Namen Kofi Annan. Das ist ja der Generalsekretär der UNO, glaube ich, gewesen. Und der heißt Kofi. Und Kofi heißt, dass er an einem Freitag zur Welt gekommen ist. Die Ärzte Jellinghaus arbeiten von morgens 7 bis abends 7 im Krankenhaus, fast ohne Pause. Es ist immer laut, kann man sagen, ja. Und dann kommen noch die Tiere dazu. Sie leben zusammen mit Ziegen, überall sind Ziegen. Auch in dem Kliniksgelände laufen Ziegen und Hühner rum. Und wenn wir operieren, sind ja keine Fenster wie bei uns, sondern nur Moskitonetze. Das heißt, die Temperatur und die Geräusche gehen ins Innere. Und wenn man dann operiert, hört man immer wieder einen Hahn krähen oder Ziegen meckern. Das ist für uns jetzt schon vertraut, ja. Am Ende der 2,5 Wochen ist dann jedes Bett mit Operierten belegt, das kleine Krankenhaus voll und die Ärzte aus Deutschland erschöpft. Das Klima ist mörderisch für uns. Das ist unglaublich anstrengend und wir erleben eben auch an den Afrikanern, die schlafen in jeder Stellung. Wenn die warten, schlafen die. Die sind einfach auch von dem Klima, da kann man nicht so arbeiten wie bei uns. Und wir sind nach 2,5 Wochen wirklich erschöpft. Umso mehr bewundern sie, was Albert Schweitzer in Lambarene geleistet hat. Ich habe auch immer seinen Mut bewundert, dass er das gemacht hat von sich aus und dass er da auch geblieben ist lange. Und in diesen, der hat ja in ganz anderen Verhältnissen noch, dort noch gelebt. Und dass er das alles in Kauf genommen hat, das habe ich immer bewundert, ja. Ärzte, viele Ärzte angelockt, die mitgegangen sind. Und zwar nicht nur für 3 Wochen wie wir, sondern eben über lange Zeit. Wenn dann das Ehepaar Jellinghaus zurück nach Deutschland fliegt, übernimmt bald darauf ein neues Team die Arbeit. Die verschiedenen Teams von Die Ärzte für Afrika sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit die Arbeit in Ghana nahtlos weitergehen kann. Und am Ende dieser 2,5 Wochen werden alle Instrumente gereinigt, geölt, wieder eingepackt und wieder in den Ausgangspunkt gebracht. Und alles, was kaputt geht, muss nach Deutschland, damit wir es von hier aus reparieren können und bezahlen können. Und so ist die Situation in Ghana und wir sind auf gutem Wege. Aber man muss langen Atem haben. Wenn wir gearbeitet haben und sitzen am Rückflug, dann ist das ein tolles Gefühl, wenn alles gut gelaufen ist. Dann sind wir glücklich und dann fühlt man sich wohl. Einen langen Atem, den muss auch Albert Schweitzer haben. Erst im Februar 1924 kann er sich zum zweiten Mal aufmachen nach Lambarene. Helene bleibt mit der kleinen Rena in Europa. Der lange Tropenaufenthalt und vor allem die lange Zeit im Gefangenenlager haben ihrer Gesundheit sehr zugesetzt. Aber sie lässt ihren Mann ziehen, weiß sie doch, wie sehr ihm Lambarene am Herzen liegt. So gern wäre sie selbst mitgekommen. Sie bringt ihr größtes Opfer, als sie allein in Europa zurückbleibt. Noel Gillespie, ein englischer Student, begleitet den Doktor. Als sie Lambarene erreichen, trauen sie ihren Augen nicht. Wo ist denn das Spital, Doktor? Sie stehen genau davor, Gillespie. Diese Ruinen hier? Die Wellblechbaracke steht noch. Und das Gerüst von einer unserer großen Bambushütten. Und der Rest? Verrottet und verfault. Der Urwald hat sich durchgesetzt. Der Weg zum Doktorhaus, alles überwachsen. Über 6 Jahre Abwesenheit waren zu viel. Na, dann Ärmel hochkrempeln, Gillespie. Fangen wir von vorne an. Alright, fangen wir an. Das alte Spital wird wieder aufgebaut, das Doktorhaus repariert und die Hütten des Spitals neu gebaut. Albert Schweitzer ist jetzt tagsüber Arzt und abends Baumeister. Wir müssen fast alles alleine machen. Die meisten Arbeiter sind weg, machen gerade anderswo Holzhandel. Aber es geht irgendwie voran. Auch medizinisch entwickeln sich die Dinge weiter. Dr. Schweitzer bekommt bald neue Ärzte und Pflegerinnen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Sie arbeiten alle ohne Bezahlung. Mit ihrer Hilfe gelingt es dem Urwalddoktor schon bald ein neues Hospital mit mehr Platz. Die Patientenzahlen steigen ständig an. Und verbesserter medizinischer Versorgung zu schaffen. Es wird 3 Kilometer stromaufwärts etwas näher am Dorf Lambarene sein. Ich brauche dort abgetrennte Gebäude für die Menschen mit ansteckenden Krankheiten und für die Menschen mit Geisteskrankheiten. Die brauchen ganz besonders unsere Hilfe, denn ihre Familien verstoßen sie oft oder töten sie. Die Arbeit der neuen Ärzte und Pflegerinnen ist für Dr. Schweitzer eine enorme Entlastung. Und so kann er sich weiter um die Bauarbeiten kümmern. Denn die Eingeborenen, die beim Bau helfen, lassen nur die Autorität des Doktors gelten. Aus den geplanten 2 Jahren Aufenthalt in Lambarene werden wegen der zunehmenden Aufgaben 3,5 Jahre. Dann endlich kann er zurück zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die er so lange nicht gesehen hat. Mehr als 2 Jahre verbringt Albert Schweitzer in Europa. Hält Vortragsreisen, gibt Konzerte an der Orgel und sammelt Geld für seine Lambarene. Mehr als 14 Mal reist der unermüdliche Mann nur nach Afrika. Bleibt dort mehrere Monate. Lenkt und leitet sein großes Projekt der Nächstenliebe. Dabei bringt er viele Opfer. Helene, seine Frau, und Rena, die Tochter, sieht er oft über Jahre nicht. Die Tochter wächst zum großen Teil ohne ihn auf. Es fällt mir schwer, Lene, ohne euch hier zu sein. Schon gut, Barry. Wir müssen alle Opfer bringen. Ich werde mich für unser Spital hier in Europa einsetzen. Die Schweizers können nie ruhen. Sie müssen auf der ganzen Welt Spenden sammeln. Ohne die kann Lambarene nicht überleben. Aber Lambarene überlebt und entwickelt sich. In den 1950er Jahren ist Albert Schweitzer bereits über 70 Jahre alt und mittlerweile in der ganzen Welt bekannt. Er selber pflegt Kontakte zu vielen berühmten Künstlern, Politikern und anderen einflussreichen Leuten. Auch der Physiker Albert Einstein zählt zu seinen engen Freunden. Mit allen schreibt er sich Briefe. Journalisten geben sich die Klinke in die Hand und Filme über den Tagesablauf in dem Urwaldhospital Lambarene werden gedreht. Willkommen in Lambarene. Sie sind im Olymp angekommen. Und ich bin Zeus. Ein neuer Tag beginnt im Spitaldorf von Lambarene. Wir sind endlich genug Ärzte und Krankenpflegerinnen. Das Spital ist jetzt über alle Grenzen bekannt. Patienten sind oft wochenlang unterwegs zu uns. Durch die großzügigen Spenden unserer Freunde in Europa ist unser Operationssaal mit allem Nötigen ausgerüstet. Unsere Apotheke ist im Besitz aller nötigen Medikamente, auch für spezielle Krankheiten. In Lambarene gibt es keinen Strom, kein Telefon, kein Fernsehen und keine Uhren. Alles, was wichtig ist, sagt der Gongschlag der Eisenstangen vor dem Speiseraum. Das Hospital sieht nicht so aus wie eine Klinik in Europa. Es ist nicht steril und sauber wie ein Krankenhaus in Europa. Lambarene ist ein Dorf mit Häusern aus Lehm und staubigem Boden. Ein Spitaldorf. Die Patienten leben hier mit ihrer ganzen Familie, die kümmern sich um sie und kochen. Wir behandeln hier in Lambarene momentan 350 bis 400 Patienten im Monat. Und also an die 5000 pro Jahr. Es gibt kleine Straßen und Hütten aus Lehm, vor denen die Kranken und ihre Familien sitzen. Ja, ein Teil der Schweizer Therapie. Trenne die Patienten nie vom gewohnten Urwaldleben. Entwicklungshilfe ist für mich nicht, die weiße Kultur zu verbreiten. Wir Weißen haben in diesem Land schon genug Schaden angerichtet. Wir haben ihnen ihr Land, Kupfer, Diamanten, ihr Öl genommen und ihnen dafür die Sklaverei gebracht. Ich möchte als Europäer etwas wieder gut machen. In der Apotheke bekommen die Patienten ihre Tabletten von einer Schwester verabreicht. Wir müssen ihnen die Pillen unter Aufsicht geben, um sicherzugehen, dass sie sie auch wirklich schlucken. Hey, warum bekomme ich nur eine von den Kugeln? Das ist eine Tablette. Mein Freund schluckt 3-mal am Tag Kugeln und Sirup. Das kostet uns sehr viel Zeit, ihnen begreiflich zu machen, wie sie das Medikament nehmen sollen. Immer wieder und wieder wiederholt der Dolmetscher es ihnen. Sie müssen es sogar aufsagen. Und dann schreiben wir es ihnen noch auf die Schachtel oder Flasche, damit es ihnen jemand, der lesen kann, in ihrem Dorf vorliest. Aber selbst dann trinken sie manchmal die ganze Flasche auf einmal oder essen die Salbe oder sie reiben das Pulver in die Haut ein. Dr. Albert Schweitzer sitzt im großen Raum am Schreibtisch und kontrolliert die Patientenkarten. Seinen Tropenhelm setzt er nie ab. Er schützt ihn gegen einen Sonnenstich. Sissi, die Katze, sitzt auf dem Schreibtisch des Doktors. Hier fehlt ein Stück vom Ohr und da ein Stück vom Schwanz. Und auch das Fell sieht zerrupft aus. Dr. Schweitzer streichelt sie. Sie ist schon 20 Jahre bei mir. Ich habe sie mit dem Fläschchen aufgezogen. Dr. Schweitzer tritt aktiv für den Schutz der Tiere ein. Niemand darf in Lambarene ein Tier verletzen oder töten. Was krabbelt denn da über den Schreibtisch? Das sind Ameisen, eine Ameisenstraße. Aber die Tierchen stören mich nicht, im Gegenteil. Ich stelle ihnen immer frischen Zuckerbrei hin. Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet auch Respekt vor den Tieren. Wir haben mittlerweile so eine Art Spitalzoo, kann man sagen. Drei Pelikane gibt es. Parsifal, Tristan und Lohengrin. Sie stehen am Ufer des Ogowe und sind jeden Tag die Ersten, die die neuen Patienten, die mit dem Boot anlegen, willkommen heißen. Dann gibt es eine Antilope. Hier, Antilöpeli. Ich mag sie sehr. Sie hat ihren Stammplatz unter meinem Tropenklavier. Dass sie meine Manuskripte anknabbert, ist nicht sehr löpelig. Macht aber nichts. Meine Manuskripte und wichtige Unterlagen hänge ich an eine Wäscheleine. So sind sie vor den Tieren geschützt. Zwei Wildschweine. Thekla und Josephine. Mehrere Schimpansen, die immer Unfug im Kopf haben. Und dann noch Hunde, Katzen, Ziegen, Hühner, Schafe, Enten und einen Papagei. Tiere gehören zu unserer Spitalgemeinschaft ganz einfach dazu. Sie wollen genauso leben und ihren Platz finden, wie wir Menschen auch. Und wenn Dr. Schweitzer zu Weihnachten die Predigt hält, dann spricht er auch zu den Tieren. Aber merkwürdig ist er schon. Ja, er duldet, dass eine Giftschlange bei Rodungsarbeiten erschlagen wird. Und dass für seinen elternlos aufgefundenen Pelikan Fische getötet werden. Aber einen Regenwurm hebt er vom Weg auf, damit er nicht vertrocknet. Malariamücken erschlägt er auf seinem Arm. Aber eine dicke Fliege fischt er aus dem Teich, damit sie nicht ertrinkt. Er schützt die Tiere, aber Vegetarier ist er dennoch nicht. In den 60er Jahren schreibt Schweitzer dazu an eine Freundin. Viel verhandelt wird die Frage, ob wir das Recht haben, anderes Leben zu vernichten, um daraus Nahrung zu haben. Gewöhnlich wird die Frage so gestellt, ob wir Fleisch genießen dürfen. Hier wird dann entschieden, dass hier keine wirkliche Notwendigkeit des Tötens vorliegt. Nur übersieht man dabei, dass auch vegetarische Nahrung ein Töten von Leben voraussetzt. Die Vegetabilen sind auch Leben. Die Getreidekörner, die ich als Mehl in meinem Brote esse, trugen Leben in sich, das im nächsten Frühling sprießen sollte und das nun vernichtet wird. Dasselbe trifft bei allen Früchten, die zur Nahrung dienen, zu. In diesem ganz allgemeinen Sinne ist die Frage zu stellen, ob wir unser Leben ohne Vernichten von anderem Leben erhalten können. In diesem Sinne gestellt, muss sie verneint werden. In der Frage vegetarisch oder nicht vegetarisch kann es sich also nur darum handeln, dass wir vom Vernichten von Leben, das dem unsrigen näher verwandt ist, Abstand nehmen. Im Allgemeinen glaube ich, werden die Menschen immer mehr dazu kommen, die Fleischnahrung einzuschränken oder sich ihrer ganz zu enthalten. Es ist Mittag. Die Schwarzen, die keine eigene Nahrung haben, reihen sich vor der Essensausgabe auf. Wir verteilen Bananen, Reis, Maniok, Palmöl und andere Lebensmittel, je nach Jahreszeit. Die Patienten und ihre Familie kochen das Essen aber selbst vor ihren Baracken. Sie trauen dem Essen anderer Leute nicht. Es könnte vergiftet sein. Doch es kommt wirklich vor, dass sich die Eingeborenen gegenseitig vergiften. Aus Rache zum Beispiel. Wir müssen genau aufschreiben, wer seine Ration schon bekommen hat. Sonst stellen sie sich einfach wieder hinten an. Auch wenn wir sie darüber belehren, sie verstehen uns nicht. Wir müssen einfach immer Regeln und Tricks finden. Denn für sie ist es kein Unrecht, sich alles zu nehmen, was sie bekommen können. Für sie ist alles Natur. Es sind Naturkinder. Und ich bin ihr Bruder, aber der Ältere. Für kurze Zeit wird es still in der sengenden Mittagshitze. Dr. Schweitzer nutzt die Pause für einen Gang durch den Garten. Den Garten haben wir selbst angelegt. Und hier diese Dattelpalme habe ich aus einem Kern gezogen. In der Regenzeit steht ein großer Teil des Gartens unter Wasser. Trotzdem wachsen hier viele Früchte. Es soll mal mein Garten Eden werden. Nur wird er leider nie genug Früchte haben, um alle hier in Lambarene satt zu machen. 2 Uhr. Die Pause ist vorbei. Alles, was nicht krank ist, herkommen. Aus dem Arzt, Dr. Albert Schweitzer, wird nun der Baumeister und Urwaldarchitekt. Das Flussboot mit dem Baumaterial ist eingetroffen. Medikamente sind auch dabei. Alles, was wir nicht selber machen oder anbauen, bekommen wir einmal im Monat geliefert. Der Urwalddoktor in seiner ausgebeulten Hose mit der immer gleichen schwarzen Fliege auf dem kurzärmeligen Hemd und dem Tropenhelm auf dem Kopf treibt die Eingeborenen zur Arbeit. Auf dem Kasernenhof der Nächstenliebe sollen die Gesunden und Halbgesunden mitarbeiten. Als Gegenleistung für kostenlose Unterkunft, Behandlung und Verpflegung. Auffallend langsam schleppen sich die Eingeborenen vor das Haus des Doktors. Sie nutzen jeden Trick, um sich zu drücken. Hey, du, hilf mir mal mit dem Balken hier. Nee, geht nicht, Oganga. Ich rühre kein Holz mehr an. Ich habe gestern lesen gelernt. Ich bin ein Intellektueller geworden. Mensch, hast du ein Glück. Jahrelang habe ich mir Mühe gegeben, ein Intellektueller zu werden. Und mir ist es bis heute nicht gelungen. Der Schwarze betrachtet Arbeit als einen harten Schicksalsschlag. Und Baracken für die Kranken von morgen zu bauen, leuchtet ihm nicht ein. Sie leben hier und jetzt, von der Hand in den Mund. Und sie arbeiten nur für ihren absoluten Lebensbedarf, nie darüber hinaus. Ein Zukunfts- und Sicherheitsdenken existiert für sie in der Form nicht. Ein Tag da oben verläuft wie eine Symphonie. Lento. Verdrossen empfangen die Leute die Äxte und Buschmesser, die ich ihnen beim Landen austeile. Im Schneckentempo geht es an die Stelle, wo Gebüsch und Bäume niedergelegt werden sollen. Endlich steht jeder an seinem Platz. Behutsam werden die ersten Striche getan. Moderato. Äxte und Buschmesser laufen in überaus mäßigem Takte. Vergebens sucht der Dirigent das Tempo zu beschleunigen. Die Mittagspause macht dem langweiligen Stück ein Ende. Adagio. Mit Mühe habe ich die Leute wieder auf die Arbeitsstelle im dumpfen Walde gebracht. Kein Lüftchen regt sich. Von Zeit zu Zeit hört man einen Axtstreich. Scherzo. Einige Späße, zu denen ich mich in der Verzweiflung aufraffe, gelingen mir. Die Stimmung belebt sich, lustige Worte fliegen hin und her. Einige Leute fangen an zu singen. Es wird auch schon etwas kühler. Ein Lüftchen stiehlt sich vom Fluss herauf in das Dickicht. Finale. Die Lustigkeit hat alle erfasst. Dem bösen Wald, um dessen Willen sie hier stehen müssen, statt ruhig im Spitale sitzen zu dürfen, soll es übel gehen. Wilde Verwünschungen werden gegen ihn laut. Johlend und kreischend geht man ihm zu Leibe. Äxte und Buschmesser hämmern um die Wette. Jetzt aber darf kein Vogel aufliegen, kein Eichhörnchen darf sich zeigen, keine Frage gestellt werden, kein Befehl darf ergehen. Bei der geringsten Ablenkung wäre der Zauber aus. Die Äxte und Buschmesser kämen zur Ruhe und die Leute würden sich über das Gesehene und Gehörte bereden und wären nicht mehr in Gang zu bringen. Zum Glück kommt keine Ablenkung, das Toben geht weiter, wenn dieses Finale nur eine gute halbe Stunde anhält. War der Tag nicht verloren. Und es hält an, bis ich genug, genug rufe und der Arbeit für heute ein Ende setze. Auf diese Weise entsteht das ganze Spital. Das Lepradorf, der Garten, die Obstplantagen und viele Wege- und Uferbefestigungen. Ohne die Hilfe der schwarzen Eingeborenen kann der Urwalddoktor sein Spital nicht bauen. Wenn auch langsam und mit einfachen Mitteln, ist so ein komplett neues Dorf entstanden. Wir haben 12 neue Räume in Reihe gebaut. Keine Bambushütten wie früher, sondern solide Häuser aus hartem Holz mit richtigen Wänden und Dächern. Die neuen Baracken im Spitaldorf haben ein richtiges Zementfundament und Wellblechdächer. Die sind sehr schwer zu besorgen. Das ist eine gute neue Hütte, Oganga. Endlich sind meine Kranken menschenwürdig untergebracht. Aber ich muss weitere Hütten bauen. Die Arbeit endet nie. Ein arbeitsreicher Tag in Lambarene geht zu Ende. Die Ziegen, Schafe, Enten und Hühner werden zurück in ihre Ställe befördert. Ich bin zwar Arzt für die Menschen und Leiter der Leprastation in Lambarene, aber wir heilen hier auch die Tiere. Hier, Branka, unser Affenkind zum Beispiel. Jemand hat seine Mutter vom Baum geschossen. Ein Freund des Spitals hat das Baby zu uns gebracht. Es hing noch an der toten Mutter und wäre fast verhungert. Aber jetzt geht es ihm wieder gut. In Lambarene ist man nie einfach nur Arzt. Zum Beispiel werde ich von Dr. Schweizer mehrmals am Tag zum Fischfang für unseren jungen Pelikan abberufen. Auf der Veranda am Ende des Doktorhauses sitzt Kleopatra, das neunmonatige Gorillakind, unter dem Stuhl der Näherin. Um sie herum streicht eine Katze. Und vor dem Tisch ruht gemütlich eine Hundeschnauze. Und auf der Brüstung vor ihnen turnt Habakuk, der Papagei. Die meisten Tiere im Spital vertragen sich untereinander. Und mit den Menschen. Sie sind sehr zutraulich. Also bis auf unseren cholerischen Truthahn. Er bewacht den Hofplatz. Ein Truthahn. Der arme Kerl, mir tut er leid. Denn er lebt in dem gleichen Wahn wie ich. Er meint auch, er sei der Herr vom ganzen Spital. Mittlerweile ist es 7 Uhr und stockdunkel. Eine kleine Lichterkarawane von Petroleumlampen, wie von Geisterhand getragen, zieht zum Abendessen in den Speisesaal. In allen Räumen in Lambarene gibt es das sanft gedämpfte Licht der Petroleumlampen. Elektrizität, die von Generatoren erzeugt wird, gibt es nur in den medizinischen Bereichen des Hospitals. Und später, wenn viele schon schlafen, sitzt Dr. Schweizer am Schreibtisch. Um ihn herum Berge von Zetteln, Heften, Büchern und Briefen. Obenauf thront Sissi, die Katze, und schläft. Mein Schreibtisch, meine Bücher und das Tropenklavier, mehr brauche ich nicht. Der Doktor, dessen Augen schon lange nicht mehr so wollen, wie sie sollen, nimmt eine große Lupe, die er sich vor die Brille hält, und liest. Er hat neben seinem Dienst als Arzt und den Arbeitsstunden auf dem Bauplatz heute schon mehr als 15 Briefe geschrieben. Dankesbriefe und Bestellungen. Das Danken ist mir eine sehr ernste Sache. Er pflegt Briefkontakte in die ganze Welt. Ob mit seinen Freunden, wie dem berühmten Albert Einstein in Amerika, oder Günzbacher Bauern, ob mit Schauspielern, Politikern und Präsidenten, oder aber mit Königin Elisabeth II. In England und dem Dalai Lama aus Tibet. Ich leiste im Briefeschreiben, was ich mit Aufbietung der letzten Energie kann. Ich sage nicht, wie viele Briefe ich in der Woche schreibe und wie groß das Schlafdefizit ist, mit dem ich mich herumschleppe. Ich habe ein schweres Leben. Es liegt so viel Arbeit und Sorge auf mir, dass ich nicht weiß, wie aufrecht halten. Aber so ist es mir halt beschieden. Der berühmte Urwalddoktor ist alt geworden. Barry, wie lange willst du noch so arbeiten? Bis zu meinem letzten Atemzug, meine Liebe. Bis zu meinem letzten Atemzug. Lambarene ist das weltweit erste Hospital engagierter Entwicklungshilfe, das nur durch private Gelder und Spenden existiert. Schweizer lehnt staatliche Zuschüsse ab. Ich möchte nicht in Abhängigkeit geraten. Lambarene ist ein eigenständiges, privates Krankenhaus. Und so möchte ich es auch selbstständig lenken. Und damit hat er Erfolg. Aber Weltruhm erlangt der Urwalddoktor noch vor der Verleihung des Friedensnobelpreises, als der vielreisende 74-Jährige im August 1949 in Colorado in Amerika einen Vortrag zu Goethes 200. Geburtstag hält. Die Amerikaner, die den Wert eines Menschen gerne an seinem Bankkonto messen, staunen nicht schlecht. The greatest man in the world. In allen Zeitungen und auf allen Rundfunksendern spricht man über den Urwalddoktor und seine Lebensleistungen. Über den Mann, der seine Chancen, viel Geld zu verdienen und eine große Karriere zu machen, an den Nagel gehängt hat, um nach einem beschwerlichen Studium in den Urwald zu ziehen und dort Eingeborene zu heilen. Durch seine Berühmtheit wäre es für Schweizer nun ein leichtes gewesen, sich von internationalen Unternehmen sponsern zu lassen. Doch dafür hätte er den Namen Lambarenes als Aushängeschild benutzen müssen. Aber Lambarene ist nicht einfach ein Krankenhaus. Es ist Ausdruck meiner Lebens- und Weltanschauung. Und eine Lebensanschauung kann man weder kaufen noch verkaufen. Man kann sie nur möglichst authentisch leben. Albert Schweitzer hat auch den Mut, sich unbeliebt zu machen. So spricht er sich in den 50er und 60er Jahren öffentlich gegen die Gefahren der Atombombenversuche aus. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Und sein Wort hat Geltung. Die Artikel, die er veröffentlicht, finden auf der ganzen Welt aufmerksame Leser. Nur in dem Maße, als die Völker sich der Gesinnung, der Ehrfurcht vor dem Leben unterwerfen, werden sie füreinander völlig vertrauenswürdig. Eine Utopie? Wenn wir nicht dazu kommen, diese Utopie zu verwirklichen, bleiben wir miteinander den Atomwaffen und dem Verderben, das sie bedeuten, ausgeliefert. Nur durch die Macht wahrer Humanitätsgesinnung kann die Macht der Atomwaffen aus der Welt geschafft werden und der Friede in Kraft treten. Vielen Leuten passen die Warnungen des Urwalddoktors nicht. Albert Schweitzer wird immer häufiger angegriffen, auch von der Presse. Ist er wirklich ein scheuer, demütiger Mann oder eine Garbo mit Bart? Man behauptet, der brummige Alte wäre altersschwachsinnig und würde mit seinen öffentlichen Ansichten die westliche Verteidigung gegenüber dem kommunistischen Osten schwächen. Kritik läuft an mir ab wie das Wasser an der Gans. Viele sehen in ihm sogar eine Gefahr. Und da man Albert Schweitzer nur schwer moralisch angreifen kann, stürzt sich die Kritik darauf, das Spital und den Ruf seines Lebenswerkes Lambarene zu zerstören. Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, dass die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Weg räumen, sondern muss auf das Schicksalhafte gefasst sein, dass sie ihm welche draufrollen. So wirft man dem Friedensnobelpreisträger nun Unhygiene und Primitivität in Lambarene vor. Es sei dort gefährlich für die Patienten. Alles Unsinn. Ab und zu fällt mal eine giftige grüne Bananenschlange vom Baum. Aber dann läuft die Hühnerpolizei gackernd heran und verspeist sie in Minutenschnelle. Albert Schweitzer lässt sich von seinem Kurs durch die öffentliche Kritik nicht abbringen. Einfache Menschen brauchen einfache Medizin. Seine Unbeirrbarkeit, die manche als Starrköpfigkeit bezeichnen, haben ihn zu dem gemacht, was er ist. Was für mich in meinem Leben in erster Linie in Betracht kommt, ist mein Hospital. Und so sehr seine Sichtweise auch Beobachter von außen irritieren mag, so beliebt ist und bleibt das Hospital bei den Afrikanern. Bis kurz vor seinem Tod ist Albert Schweitzer in Lambarene aktiv. 1955 bis 1957 ist zum letzten Mal Helene für einen langen Zeitraum an seiner Seite. Dann ist sie am Ende ihrer Kräfte. Er trägt die tropische Hitze nicht mehr und fliegt zurück nach Europa. 10 Tage später stirbt sie in den Armen ihrer Tochter. Doch begraben wird sie in Lambarene, dort, wo sie immer mit ihrem Herzen war. Auch Albert Schweitzers Kräfte gehen zu Ende. Seine Tätigkeit als Arzt gibt er schließlich auf. Ich habe mittlerweile genug Ärzte aus der ganzen Welt, die die Arbeit in meinem Sinne fortsetzen. Aber ihm bleibt die Aufsicht und Organisation des Spitallebens bis zuletzt. In Lambarene benutzt er jetzt einen Jeep, um ins Lepradorf zu gelangen. Viele Briefe allerdings bleiben nun unbeantwortet. Auch die Sonntagspredigten halten mittlerweile andere. Er kommt, hört zu und schaut nach dem Rechten. Dabei trottet immer mindestens eine Ziege, ein Pelikan oder der Hund hinter ihm her. In seinen letzten Lebensjahren bleibt der alte Urwalddoktor Europa fern. Aber die Welt kommt in Scharen zu ihm nach Lambarene, im nun selbstständigen Staat Gabun. Schließlich erreicht den 90-Jährigen sein letzter Besuch, der Tod. Einen Holzsarg hat er sich vorsorglich schon ein Jahr zuvor zimmern lassen. Er macht noch einen Spaziergang durch die Obstplantagen. Vom Hügel aus kann er das ganze Spitaldorf übersehen. Schaut nur, all die Bäume, die ich gepflanzt habe. Erschöpft legt er sich zu Bett und steht nicht mehr auf. Die Lebenskraft eines tatenreichen Mannes ist aufgebraucht. Am 4. September 1965, kurz vor Mitternacht, endet der Lebensweg des 90-jährigen Urwalddoktors. Wie wunderschön. Viele Freunde und Mitarbeiter nehmen von ihm Abschied. Auch die Schwarzen kommen von überall her angereist und ziehen am Sterbelager ihres großen alten Urganga vorbei. Am nächsten Tag wird Albert Schweitzer, wie er es sich gewünscht hatte, neben der Dattelpalme, die er vor langer Zeit aus einem Kern gezogen hatte, begraben. In seinem schlichten Sarg liegen ein Säckchen Reis, Blätter der wilden Rebe von seinem Haus in Günzbach, sein alter Lodenmantel, den er auf jeder Reise getragen hatte, und sein alter Filzhut. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Auch über seinen Tod hinaus wollte Albert Schweitzer keine Sonderbehandlung. Sein Grab hinter dem Hospital markiert ein schlichtes Holzkreuz mit seinem Namen darauf. Neben ihm seine Frau Helene und seit 2009 auch seine Tochter Rena. Es gibt viele Menschen, die gebildet sind in Theologie und Philosophie. Aber es dürfte nur wenige geben, die daneben noch Krankenhäuser im Urwald aufbauen, Geld dafür auftreiben, Bestseller schreiben, wie er es mit seinen Büchern tat, und auf Weltniveau Orgel spielen. Albert Schweitzer hatte seiner Tochter Rena die Leitung von Lambarena anvertraut. Aber er war sich unsicher, ob das Hospital nach seinem Tod wirklich fortbestehen würde. Doch der Geist des alten Urwalddoktors trug auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das Hospital weiter. So feiert das Albert Schweitzer Spital im Jahr 2013 sein 100-jähriges Bestehen. Aus dem ersten Behandlungsraum, der ein ausgedienter Hühnerstall gewesen war, entwickelte sich der fortschrittlichste Klinikkomplex Gabuns. Alle Menschen sind dazu in der Lage, Mitgefühl zu empfinden. Dazu fähig, eine humanitäre Gesinnung zu entwickeln. Sie wohnt in uns allen. Bereit, wie Zunder entfacht zu werden, nur auf den Funken wartend. Jeder kann es haben. Sein eigenes Lambarena. Überall auf der Welt hat Albert Schweitzer Menschen inspiriert, aktiv zu werden und zu helfen. Und sein Prinzip der Ehrfurcht vor dem Leben ist zeitlos. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, berühmte und nicht berühmte, große und kleine, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, die seinem Beispiel folgen. Die helfen, wo Hilfe nötig ist. Und etwas tun. Für die Natur, Menschen und Tiere. Und damit die Welt ein bisschen besser machen. Sie alle haben ihr Lambarene gefunden. Alles, was du tun kannst, wird in Anschauung dessen, was getan werden sollte, immer nur ein Tropfen statt eines Stromes sein. Aber es gibt deinem Leben den einzigen Sinn, den es haben kann. Und macht es wertvoll. Auf Wiederhören bei Audible.